Also, mir ist vorhin Sientheis eingefallen, ich habe noch keine Einladung bekommen. Deswegen habe ich Harald angerufen und gefragt, ob der was wüsste. Und Harald hat gesagt, er hat auch nichts bekommen, obwohl er schon mal eine Erinnerung über einen Request-Tracker geschickt hat. Und weil ich vorhin im Auto saß und wusste, dass ich dann zwischendurch keine Zeit habe, habe ich ihn gebeten, vielleicht den Klaus Hammer oder wen auch immer anzurufen. Denn nach unseren Berechnungen wäre ja heute der letzte Tag, wo es rausgehen müsste. Sonst wäre die Frist nicht gewahrt. Ich habe mich auch im Auto angemerkt, dass heute die Einladung kommen sollte. Und ja, damit können wir den 9.9. eigentlich legen, oder? Ja, noch ist es jetzt auch nicht abgefahren. Also wir können immer noch telefonieren und Alarm machen. Wir warten mal eben, bis Harald da ist. Der wird ja gleich kommen. Und dann hoffe ich mal, dass er uns was anderes sagen kann. Aber allein das ist schon ein Grund, die Mitgliederdaten selber in der Hand zu haben. Es ist jedes Mal das gleiche Theater. Das ist immer so, wenn du auf einer angewiesen bist, wird nicht das in der Hand, das ist immer schwer. Abend zusammen. Guten Abend, Adam. Hallo. So, dann schicke ich schon mal das Pad. Sollen wir noch 4 Minuten schlabbern, bevor wir anfangen und auf Harald warten, oder sollen wir sofort loslegen? Kann noch warten. Ich mache derweil schon mal das Pad-Protokoll für heute fertig. Pad-Link habt ihr gesehen. Woher kommt denn überhaupt die Ladung? Die steht meines Wissens nach in der Satzung drin. Gerade war ja noch Zeit und dann habe ich mal so ein bisschen herumgegoogelt. Also hier habe ich zum Beispiel gesagt, Mitgliederversammlung von Oberhausen. Die haben am 13. 6. Juli eingeladen. Man versteht dich sehr abgehakt. Ja, versuch nochmal. Also ich habe jetzt ein bisschen den Google rumgesucht und habe gesehen, dass es eine Kreismitgliederversammlung Oberhausen gibt. Da hat der Landesvorstand am 13.6. eingeladen für den 4.7. Ah, das ist ja der Harald. So, dann mal eben offiziell. Wir haben die Aufzeichnung schon gestartet. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin gerade dabei, das Pad vorzubereiten. Harald, hast du schon den Link? Da wird schon offen. Aha. Boah. Und wir sind gerade schon bei der Einladungsfrist. Und Sigi hat gefragt, woher kommt denn die Frist eigentlich? Ich habe die Satzung nicht gelesen. Ich habe immer nur gehört, es stünde in der Satzung. Vielleicht kannst du etwas zum aktuellen Stand sagen, beziehungsweise sagen, wie es mit der Frist aussieht. Also diese Frist, die steht in allen möglichen How-to-Versammlungen und so weiter drin, dass eben 4 Wochen Ladungsfrist einzuhalten ist. Und ich habe eben schon mal versucht, jemand aus dem Landesvorstand, die diese Request-Tracker machen, telefonisch zu erreichen, aber habe das noch nicht geschafft. Ich werde es aber jetzt parallel auch weiter versuchen. Hast du die Nummer von Klaus Hammer? Habe ich auch, gucke ich gleich nochmal nach, wo ich die habe. Okay, dann versuch einfach ihn zu erreichen, sonst sag mir Bescheid. Okay, hat denn jemand noch einen Topf, was wir mit einpflegen sollten? Der Wanderstammtisch ist nicht besetzt. Meine Frage wäre, gibt es schon Rückmeldung von dieser Einwohnermeldeanlage? Ja, ich habe das hier schon auf dem Scanner liegen. Ich hatte den schon zum Aufwärmen angeschaltet und dann vergessen durchzuscannen. Ich scanne das jetzt durch und schicke es gleich an die Liste. Aber es gab bisher nur eine Antwort. Ist auch ganz interessant, aber dafür muss man ein bisschen Gesetzestext lesen, fürchte ich. Und wie sieht es eigentlich aus? Ich habe nur in der Woche der Zeitung verkauft. Also ich habe unseren Artikel da nicht gesehen. In der Borkener Zeitung war es drin. Hatte ich an die Mailingliste geschickt. Moment, bin mal eben ganz kurz weg, um zu scannen. Ach ja, stimmt, da bin ich beim letzten Mal hängen geblieben. Das Gerät sagt erstmal Aufwärmphase. Ein Kopiergerät, was erstmal aufwärmen muss, damit er scannen kann, obwohl er nichts drucken soll. Das ist immer wieder stark. Dauert locker 2, 3 Minuten. Darf ich mal fragen, das Borkenmumble hier sieht jetzt so leer aus. Hat jemand sich die Arbeit gemacht, um das ins Wiki einzupflegen? Oder warum fehlt alles, was älter als 6.8. ist? Ah, war ein Pad-Fehler, Quatsch. Okay, zu Top 1 können wir ja später zurückkommen. Möchte jemand heute Abend hier die Versammlungsleitung machen? Wir sind wieder alle hier schreien. Ne? Ja, ich bin ganz begeistert. Ihr beiden macht das einfach zu gut. Ja, Harald macht immer gut mit der Leitung. Mann, genau, Harald, mach du das mal. Du bist jetzt zweimal gelobt worden, ich nur einmal. Natürlich machst du jetzt auch gut. Ja, ich hätte das jetzt hier rauslassen können aus der Nummer. Nee, lass mal Tobi heute machen, weil ich bin gerade auch dabei zu checken, dass wir diese Einladung durchkriegen. Da telefoniere ich jetzt im Hintergrund. Gut, okay. Mache ich, aber ich bin jetzt auch mal eben für 2 Sekunden weg in der Hoffnung, dass ich mir eben den Scan absetzen kann, weil da können wir direkt mit ihm drüber fliegen. Moment. Vielleicht erzählt noch mal einer ein bisschen was über den neuen Bocholter Stammtisch und wie sich die Location so dargeboten hat, wie man sich da wohlfühlt. Kann ich sofort sagen. Super Location, Räumlichkeiten in Ordnung, man kann sich vernünftig unterhalten, sehr ansprechend, das kannst du auch über die Publikum von 17 bis 70 einladen, haben sie super auch. Ich war ja an dem Abend in Dülmen bei dem Stammtisch der Coesfelder Piraten und das war auch ein ganz vernünftiger Abend. Die hatten als Gäste sowohl 3 Teilnehmer von Bürgerinitiativen da, wie auch den Dannebot, der quasi ihr Ansprechpartner von den 20 Piraten ist. Und bei den Bürgerinitiativen ging es um das Fracking-Thema, was wieder aufgegriffen werden soll für neue Veranstaltungen. Und ja, insgesamt ging das bis nach 11 und war ein sehr interessanter interessanter Abend mit 14 Teilnehmern und doch einer sehr intensiven Diskussion über die Themen, die da jetzt im Kreis Großfeld gemacht werden sollen. Gut, dann würde ich sagen, dann springen wir heute ein bisschen mit dem Topf. Wanderstammtisch, stimmt, hat Bauer Job recht, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich hatte da auch sogar eine E-Mail hingeschrieben, direkt mitten aus Sitzung, in der Hoffnung, dass wir eine Antwort kriegen. Wir haben keine Antwort bekommen, deswegen setze ich mir jetzt den Kalender, dass ich da morgen anrufe, weil ich vermute, dass die montags Ruhetag haben. Deswegen ist am letzten Mal wohl keiner ans Telefon gegangen. Ja, Frage ist, sollten wir hier durchaus besprechen, wer zu diesem Wanderstammtisch hinkommen kann und will. Und weil sonst macht das auch keinen Sinn, jetzt ohne Ankündigung so 3 Tage vorher einen Wanderstammtisch auszurufen. Ne? Also müssen wir erstmal klären, ob wir oder einen Doodle machen, nochmal kurzfristig. Das Doodle könnte ich durchaus machen, aber er hat erstmal 4 Fragen, die 7, die da sind, wer nach Stadtlohn kommen möchte. Also wann wäre jetzt der nächste Wanderstammtisch? Der ist jetzt diesen Donnerstag. Diesen Donnerstag. Schaffe ich das nicht. Also übermorgen. Bauer Jupp? Ja? Würdest du kommen zum Wanderstammtisch? Ich weiß es noch nicht, ja. Okay, was mit dem Crawler und dem Sigi? Ich habe einen 5 Unternehmen, rein theoretisch könnte da sein. Das heißt, Harald, wie sieht's bei dir aus? Ich kann es auch noch nicht genau sagen, weil ich auf jeden Fall an dem Tag in Essen bin bei dieser Veranstaltung von Ideenpark. Und je nachdem, wie die Veranstaltung dort läuft, braucht man da immer nachher noch ein bisschen Nachbesprechungszeit, sodass ich dann frühestens 8 Uhr oder sowas wieder hier im Münsterland zurück bin. Also dann lass das abblasen. Sehe ich auch so. Mein Vorschlag wäre, müssen wir uns denn sklavisch an diese Regel, wann das im Monat stattfindet, halten? Wir können auch sagen, wir machen in 2 Wochen einen oder in einer Woche und wir machen einen Doodle dafür. Also nächste Woche könnte ich. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit etabliert ist. Ich war ja jetzt nur die letzten 2 Mal noch nicht da. In Ahaus war es so, dass 2 aus Gescher rübergekommen sind und ich war da und es waren dann 2 Freibeuter aus Ahaus da, die das immerhin über Internet Informationen gefunden haben. Aber wie gesagt, wenn ja nichts steht mit Stammtisch, wo er ist, dann wird auch keiner kommen. Wunderbar. Das ist richtig. Aber das ist auch das, was ich gesagt habe, gerade dieser Wanderstammtisch. Den muss man doch irgendwo bewerben, dann muss man noch zeitungsmäßig oder wie auch immer aufbereiten. Weil ich finde das ja gut, dass wir uns treffen und ein bisschen unterhalten können. Aber wenn wir uns ja immer wieder mit den gleichen Leuten da halten, ist das auch schön. Aber wir brauchen ja noch eben ein paar Leute dazu. Naja, eigentlich sollte ich da Dinge auch jedes Mal, gut, das ist natürlich ein bisschen kurzfristig, wenn wir immer noch nicht klar haben, aber jedes Mal auch zumindest mal als PM rausgehauen werden. Ob es abgedrückt wird, ist eine andere Sache. Also, das ist der entscheidende Punkt. Mit den PMs, das haben wir nicht gemacht und deswegen wird das auch nie groß besucht sein und das sollten wir natürlich beim nächsten Mal anders machen. Eine PM hätte ich jetzt uns vorgeschlagen, können wir auch heute noch rausschicken für Donnerstag, das würde reichen, meiner Meinung nach, aber das können wir dann ja für die nächste Woche auch machen, wenn sich genug ankündigen würde. Ja. Also in Aarhus war, wie gesagt, insofern nicht schlecht, weil ja die 2 Freibeuter da waren und der eine, der ist auch letzte Woche sogar hier im Mammel gewesen, also das hat sogar schon einen kleinen Effekt gebracht. Ne? Ja, ich finde, grundsätzlich ist das scheiße, Dinge zu verschieben. Allerdings in diesem Monat bietet sich da irgendwie an, ne? Wenn wir jetzt den 4. machen, dann ist die ja quasi immer noch nicht mal der letzte Freitag im Monat, glaube ich, oder? Habe ich jetzt verkehrt? Wie war denn die Regel noch? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Jeden 3. Aber es interessiert sowieso nicht. Ich meine, ohne Ankündigung, ich meine, wenn nicht angekündigt ist, dass wir es in Stadtlohn machen am Donnerstag, wird auch keiner deswegen rausfallen. Und wenn wir dann eine andere Ankündigung machen, deswegen haben wir gar keinen Schaden dabei. Das ist grundsätzlich richtig. Es geht ja nur darum, ich habe ja ganz einfach gefragt, inwieweit der Termin etabliert ist. Und die Leute ganz genau wissen irgendwann, jeder 3. Freitag ist es halt. Und dann wird halt nur noch geguckt, jawohl jetzt. Oder wenn die Leute nicht mal das halt in den Kopf drin ist, dann braucht man sich dahin geht, wo keine Gedanken machen. Denke ich mal, dass das so ist, dass es eben nicht etabliert ist. Also was ich noch fragen würde jetzt hier in die Runde, speziell Bauer Jupp, der ja vielleicht da ein bisschen Erfahrung hat. Ich habe geguckt im NRW-Kalender. Im NRW-Kalender war für vergangene Woche der Borkener, der Gronauer Stammtisch im Kalender drin und der Bocholter nicht, obwohl der Gronauer aus dem Wiki rausgenommen worden ist. Und für diese Woche steht im Kalender der Stammtisch für Ahaus, obwohl die Sache ja in unserem Wiki geändert worden ist, diese Terminfunktion, die normalerweise im Kalender übernommen wird. Also ich habe auch schon ein Mail an den guten Alex geschickt dazu, der hat mir aber auch noch nicht geantwortet. Aber vielleicht weißt du ja, Bauer Jupp, wie das geht, dass das richtig im Kalender steht. Also der Ganze ist eine automatisierte Geschichte. Das Ding liest halt das Wiki aus. Und zwar in dem Format, wie wir es geschrieben, richtig geschrieben haben. Das war mal einmal 24-Stunden-Tag, dann weiß ich, weil ich die Mailingliste mitgelesen habe, die Wiki-Mailingliste, dass da wohl die IT-Bund tierisch Stress gemacht hat, weil dieses halt ständige Scannen stark auf Leistung gegangen ist und haben die abgeschaltet. Deshalb lief gar nicht die Aktualisierung von dem Kalender. Und ich schätze, das ist eine reine Mutmaßung, das weiß ich nicht, hat mir keiner gesagt, habe ich auch keine Belege für, aber ich schätze mal, dass jetzt ganz einfach die Aktualisierungsphase wieder stattfindet, aber halt lange nicht so oft, vielleicht weiß ich, einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen. Das würde es erklären, weil zum Beispiel der Bocholter Stammtisch, den habe ich ja erst vor zwei Wochen oder so im Format angepasst und da war der Gronauer Stammtisch zu dem Zeitpunkt noch drin, also gerade eben drin. Also ich habe mal gerade den Link zum Kalender da reingepostet hier und ist immer noch so, ne, dass Gronau drin ist und Bocholt nicht drin ist. Ne? Das ist komisch. Und eben diese Woche ist Aarhus drin, obwohl wir Aarhus ja überhaupt nicht angekündigt haben. Ne? Ja, das gut. Ist in der Tat komisch. Ja, auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass also keiner so einen regelmäßigen Datum im Moment auf dem Schirm hat. Also da können wir das doch festlegen, wie wir wollen. Tobi, kann das sein, dass du die falsche Seite gescannt hast? Also dieses PDF, die da dran hängt, da sind nur ein paar dreckige Punkte drauf. Von der ein paar Glasplatte sozusagen. Natürlich auch sagen, dass der Aussage stammt ja schon drin ist, weil er ja gar keine neuen Daten hat. Ich habe ja nur Platzhalter da reingemacht. Damals, weil damals ja noch kein Stand drin war. Weil der Link, in den der Kalender aussieht, der führt jetzt zur richtigen Seite. Und da genau von der Seite, wo der Link hinführt, liest ja nicht die Daten noch automatisiert aus. Ja, bin kurz weg und hör nicht mit. Und da steht ja eigentlich auch nicht mehr drauf, ne? Von daher müsste das eigentlich geändert sein. Ja, da bin ich jetzt überfahren, ehrlich gesagt. Ja, die blöde Sau scannt vom Glas, anstatt das einzuziehen, Moment. Die blöde Sau ist gut. Boah, Jupp, was willst du mir sagen? Ich wollte dir nur sagen, dass der Wiki-Code ist und dass, wenn du da nur deinen Namen schreibst, hat nicht funktioniert. Das ist halt. Und damit er funktioniert, musst du auf Wiki angemeldet sein. Du hast zu früh Enter gedrückt. Sprich, die Raute ist der Code in fortlaufender Nummerierung. Und die zweieckige Klammern, dann kommt halt der Name, wie du im Wiki dann heißt, angemeldet bist, dein Wiki-Name. Und dann nach dem Syntax kommt halt das, was als Link-Name angezeigt werden soll. Okay. Das ist wieder meistens Nick als Wiki-Nick und dann Name, als wenn man den echten Namen da angeben will und angezeigt werden will. Der wird dann angezeigt. Aber da kannst du natürlich auch Pampers 79 hinschreiben dann, hinter dem Syntax, wenn du so gerne angezeigt werden willst. So, jetzt aber. Können wir mal eben, bevor wir jetzt dann darüber sprechen, Sachen Wagner Stammtisch fertig fertigstellen, eine Entscheidung fällen und die Entscheidung wäre dann ja, dass der Harald einen Doodle macht. Ist das richtig so? Naja, für nächsten Donnerstag, denke ich, können wir das auch so direkt hier entscheiden, dass wir das nächsten Donnerstag statt diesen Donnerstag machen. Können wir das so entscheiden? Gibt es Gegenrede? Ja, einer muss dagegen sein, ne? Nee, nicht wirklich. Okay, dann wäre das also der 23. Ich guck mal immer mir. 23 müsste Donnerstag sein. 24 dann, oder? Nee, also Freitag machen wir es, 24. Ja, siehst du, habe ich doch richtig gerechnet. Weil gerade jemand von Donnerstag sprach, deswegen. Okay, Freitag der 24. Wanderstammtisch. Stimmt, wir haben du sagst, wir haben über diese Woche Donnerstag dann nächsten Donnerstag gesprochen. Ist natürlich Blödsinn, der Wanderstammtisch ist ja immer Freitag. Also ist es am Freitag. Wobei nächsten Freitag ist meines Wissens nach diese Kommunalcamp in Münster, wo ich mich angemeldet habe. So, und Baujub, du meinst, wir sollen den Wanderstammtisch ausfallen lassen? Ja, wenn ich jetzt schon wieder höre, jetzt Freitag ist kurzfristig, gehen wir eh alle nicht hin, haben wir alle gepennt, stimmt. Dann nächste Woche Freitag ist ja dieses kommunale Barcamp, wo sich einige angemeldet haben, die da hinwollen und dann einige sind noch in Leckerfeld. Entschuldigung. Ich bin ja eigentlich im Prinzip bereit und halte nichts davon, viele Ausnahmen zu machen, aber ich glaube, unter den Umständen wäre es vielleicht schon bald genauso gut, den auch komplett ausfallen zu lassen diese Woche, oder? Diesen Monat. Wer fällt denn zum Kommunalbarcamp von uns hier? Ich. Also ich wollte auch hin. Ich bin am Sonntag im Sanatorium. Bitte? Ich bin am Sonntag im Sanatorium in Bad Mergenheim. Ja, gute Besserung. Hat während der Erholung tut. Gute Erholung. Okay. Dann fände ich schon tatsächlich blöd. Was haltet ihr von dem Wanderstammtisch an einem Donnerstag? Ist das so furchtbar? Schon ja, also für mich schon. Weil wegen Arbeit, ne? Abends bin ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ früh über mein Bett. Also wenn ich Bock mal ins Ende bin ich Bett meistens oder ich gucke halt noch einen oder anderen Film. Wenn ich dann 19 Uhr anfängt, schaffe ich halt nicht pünktlich wegen Arbeit. Wenn es 20 Uhr anfängt, bin ich eine halbe Stunde da, müsste wieder weg, weil ich sonst am nächsten Morgen nicht pünktlich dabei komme. Es ist bei mir persönlich so. Gut, okay. Ja, es ist immer die Frage, wie viele Leute können. Und wenn jetzt alle anderen sagen, hey, der Donnerstag ist gut, dann klingt zwar hart, aber dann würde ich sagen, dann ist das so. Ich meine, morgens aufstehen müssen wir alle. Richtig. Ich habe gesagt, mir persönlich. Ja, ich hab das ja auch so verstanden, aber wie sieht der Rest das denn? Also ja, ich kann nächsten Donnerstag. Diese Aktion da in Essen, die geht bis Mittwoch und Donnerstag sind wir normal hier in Borken. Wer würde denn am 23. dann kommen? Baujub, wenn du nur eine halbe Stunde da bist, ist eine halbe Stunde ja auch schon was. Ja, aber eine Zusage mache ich darum nicht. Gut, okay. Wer sagt denn zu noch? Harald ist dabei, ich bin dabei. Wer würde noch kommen? Gut, mit zwei Leuten würde ich dann auch sagen, wir lassen's. Siehst du das auch so, Harald? Wobei unsere Gescher-Burschen, die kommen bestimmt rüber, ist ja nicht so weit von Gescher nach Schalon. Dann, ich würde einfach sagen, die Entscheidung liegt ja dann, sag ich mal so, jetzt bei uns beiden, du entscheidest. Gut, dann lassen wir es dieses Jahr, diesen Monat wegen Schulferien ausfallen. Gut, da haben wir einen guter Grund. Okay. Schreibe ich rein, fällt aus. Und nächsten Monat wollten wir doch den Stammtisch in Rede machen, um da Sigis Stammtisch zu begründen. Sigi, wie steht's damit? Er findet auf jeden Fall statt. Ich bin im Gespräch mit zwei Lokalitäten. Ich habe schon mal so einen Flyer gemacht, den ich dann auch hier pressemäßig und so weiter verteilen wollte. Ja, so war dann diese. Datum war das schon fest oder mussten wir da noch gucken? Nee, das ist automatisch der dritte Freitag im September. Achso, dann machen wir wieder dritten Freitag, okay. Ich weiß zwar jetzt auch ein Sonnes, aber spielt keine Rolle, ich kann ja noch weiter. Also weil ich bin noch mit bei, dachte ich den Gespräch, weil die da überlegen sind, den WLAN und so ein paar, von daher kann ich genau so nicht sagen. Dann schreibe ich mal verschoben auf das nächste Mumble. CG braucht noch Infos. Mache ich diese Woche auf jeden Fall. Dann könnt ihr auch in der Regel gucken, im Wiki, ne? Da die Stammtische, die haben alle eine Regel, da könnt ihr automatisch sehen, wie die ist. Zum Beispiel ersten Montag in einem Monat oder jeden 20. solche Regeln existieren da. Möchtest du dir, Sigi, eigentlich, wenn du deine Erholungsphase machst, möchtest du dich da auch aus den Piraten fernhalten oder nimmst du da trotzdem an der Mumble-Sitzung teil? Eben bei allem, wo ich nicht persönlich anwesend bin, bin ich da. Ich habe da WLAN, dann Laptop mit und so weiter. Also überall quasi. Super, wie lange dauert die Erholung? Rein theoretisch gebe ich am 9.9. wieder. Prima, dann kannst du die ganze Zeit ja für die Piraten arbeiten. Super Sache. Ich habe jede Menge Zeit. War nicht ganz ernst gemeint. Gut, dann haben wir Stammtische schon mal geklärt. So, dann können wir jetzt zum Thema Einwohnermeldeamt, Antwortenmeldegesetz kommen. Wollt ihr das mal überfliegen? Weißt du das? Ich konnte meinen Scanner überreden. Ich habe es an die Mailingliste geschickt. Kannst du mal irgendwie einen Link schicken? An die Mailingliste habe ich es geschickt. Ist aber jetzt nicht gekommen, der zweite. Oh. 1934 ist immer noch da. Kann das sein, dass das irgendwie zu groß ist oder so? Das kann sein, ja. Weil zu große gehen nur nach irgendwie vorheriger Freischaltung. Wer ist eigentlich unser Mailinglistenadministrator? Ich glaube, der Christian, ne? Ja. Gib doch den Link einfach. Achso, ja. Ja, ich mache das eben. Ich gebe euch einen Link, Sekunde. Mach mal Dropbox sozusagen. Ich mache Krähennest Dropbox, Sekunde. Im Notfall funktionieren immer One-Click-Hoster. Sag mir mal so einen. File-Upload zum Beispiel, wie naheliegend. Was? One-Click-Hoster. Zum Beispiel ist der File-Upload einer. Ich sag, und der Name ist ja, das hast du ja schon gesagt, aber deswegen habe ich es noch nicht verstanden. One-Click-Hoster, ich kann das auch übersetzen, aber ich verstehe nicht, ob ich da jetzt eine Datei hochladen kann und ich sofort einen Link verteilen kann. Das war meine Frage. Achso, ja, frag doch auch so. Die Antwort ist ja. Also file-upload.de oder was? Jo. Ne, Entschuldigung, file-upload.net. File-upload.net. Jo. Cool. Bitteschön, habt ihr gesehen? Wie funktioniert irgendwie nicht. Ah, Moment. Hä? Ihre Datei wurde erfolgreich hochgeladen. Als Links. Ja, den Link habe ich gerade gegeben. Gut, dann mache ich es doch von Hand. Ist ja irgendwo ein Leerzeichen und wird da nicht hingehört. Ich habe den einfach nur rauskopiert, den Link. Komisch. Die Nummer, die ist hier auf Download 4668999. Okay. Sonst funktioniert es. Okay, egal. Ich tippe mal eben den Link. Guten Abend mal. Hi, guten Abend. Von Hand getippt, wenn ich richtig getippt habe, sollte es klappen. Der Christian könnte auch einfach eben die Mail durchlassen, dann würde es auch funktionieren. Funktioniert das jetzt auch vielleicht so. Einfach. Bitte? Funktioniert jetzt auch so mit dem, was du da hingetippt hast. So, Christian, wir brauchen dich gar nicht. Auch wenn der Link jetzt nicht aktiv ist, aber ich habe es einfach oben reinkopiert in die URL. Ja, ich habe es auch gesehen. Vielleicht darf man das nicht von Hand tippen. Eine Antwort halt. Ja, ja. Immerhin. Bisher auch die einzige. Ich meine, dass es wenigstens eine Antwort geschrieben hat, finde ich in Ordnung. Der Inhalt ist, naja, der Papier nicht wert, oder? Wie ist das denn mit der Gesetzeslage? Ja, müssen wir ja mal diese Paragraphen ziehen, diese 30 bis 35 da, Meldegesetz NRW. Ansonsten ist auch nicht ganz nachvollziehbar, die einfache Melderegisterauskunft 7 €, ist das pro Adresse oder ist das für einen Adressensatz oder ist das für eine entsprechende Menge von Adressen, die man anfordert? Das ist auch sehr unklar, wie das da geschrieben hat. Sollten Sie mal darauf antworten. Weil das wäre ja dann für Werbetreibende sozusagen völlig indiskutabler Preis. Preis, ne, von 7 Euro pro Adresse. Ich wollte gerade sagen, ich nehme an, das ist wohl irgendein Satz. Ich nehme es zwar nicht an, dass er der komplette Satz ist, aber da werden schon mehrere sein. Ansonsten wäre der ganze Jahr absolut nicht rentabel. Wobei ich glaube eher, dass das die Verwaltungsgebühr gegenüber dem Bürger ist. Wenn der Bürger so eine Adresse haben will, dann muss der dann 7 Euro dafür berappen. Das kann sein. Aber für eine Adresse 7 Euro zu bezahlen als Gewerbetreibender, oh, das wäre schon sehr ordentlich. Aber dieses Gerätsel, warum schreiben Sie das nicht gleich? Weil Sie Beamte sind und weil Beamte immer dafür da sind, möglichst unklar zu schreiben, damit sie ihre Lebensberechtigung aufrechterhalten und nachgefragt werden müssen. Natürlich gilt das nicht für Leute, die beim Finanzamt arbeiten. Da sind alle fleißig. Ist das richtig so, Sigi? Außerdem, Anwesende sind immer ausgenommen. Genau, genau. Anwesende bestätigen die Regel. Nein. Sollen wir da jetzt ein Gegenschreiben? Bitte? Du wirst jetzt doch gut. Ich war doch gerade lieb. Schön ist ja auch der erste Satz. Entschuldigung mal eben, ich schleim mich bei Sigi ein und trotz Einschleims kriege ich jetzt eine Prüfungsandrohung. Tja. Alles falsch gemacht. Na, muss wohl. Das ist wie bei Wilsberg, ne? Du weißt ja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Ja, trifft beides dann auf mich zu. Ja, schön ist ja auch der erste Satz, wo da steht, die gestellten Fragen lassen sich umfassend und abschließend aus dem zurzeit gültigen Meldegesetz beantworten. Nach dem Motto, lassen Sie uns bloß in Ruhe, das ist jetzt abschließend. Das tun wir nicht, wir antworten darauf. Obwohl, das müssen wir jetzt nicht gemeinsam machen, so eine Antwort würde ich in der Tat dann mal ein bisschen formulieren. Übrigens habe ich jetzt noch ein bisschen was gelernt über Pressemitteilungen. Wir haben in der Pressemitteilung tatsächlich einen entscheidenden Fehler gemacht. Beim nächsten Mal werden wir jemanden zitieren und nicht mehr selber schreiben. Versteht ihr, wie ich das meine? O-Ton. Ja. Mr. Topf, ich höre dir tropfen. Jo, das ist tatsächlich, hat Mr. Topf das gesagt? Ja, ich habe ja den Podcast schon gehört, den ihr gemacht habt. Ja, ich hatte das eigentlich, den Hinweis habe ich von Radbert bekommen, deswegen, aber das kam alles in dem Zusammenhang. Da geht es dann darum, dass die Presse dazu neigt, ungeprüft Zitate zu übernehmen, oder das machen sie einfach, weil sie die Quelle dann nicht mehr weiter prüfen müssen und sie müssen auch die Wahrheit, den Wahrheitsgehalt nicht prüfen. Wenn wir aber als Kreis Borken in der Pressemitteilung schreiben, dass wir der Meinung sind, dass oder dass das Meldegesetz sieht so und so aus, dann können wir besser schreiben. Siegfried Kerkhoff, Mitglied der Piratenpartei Kreis Borken, sagt Doppelpunkt. Und dann braucht der Redakteur das nicht mehr prüfen. Er muss nicht selber arbeiten. Er kann die Pressemitteilung 1:1 rübernehmen. Und dann haben wir auch eine höhere Chance, dass es gedruckt wird, weil es ja keine Arbeit ist. Und Siegfried ist, wenn es dann nicht stimmt, der Arsch. Es interessiert dann den Ton, selbst wenn es nicht stimmen würde. Ist aber inhaltlich absolut richtig. Bitte? Ist aber inhaltlich absolut richtig. Was ich jetzt gesagt habe, oder was meinst du? Ja, dass Journalisten wirklich so ticken, weil wenn die das einfach nur runterschreiben, ist das so, als wenn die es eben gesagt haben als Presse, und wenn sie Zitat nehmen, dann ist eben das ziemlich scheißegal. Derjenige, den kommt dafür hinaus. Ja, ich kann die Journalisten ja sogar verstehen. Also von daher. Machen wir beim nächsten Mal einfach. Ich frage mich, warum die Bild-Zeitung zitiert. Lesen wir genau, dann wissen wir, wie viele Zitate da drin sind. Okay, stimmt. Wir machen auch viele Interviews, drücken die ab, so halbe Antworten dann. Ja, die haben nur ein Problem mit ihren Fotografen. Da passiert das ständig, dass irgendwelche Frauen vergessen haben, sich was anzuziehen und dabei fotografiert werden. Das ist doch irgendwie ungünstig gewählt, oder? Richtig. So sind sie halt. Die Frauen oder die Fotografen? Die kannst du dir auch suchen. Aber ist euch schon mal aufgefallen, es gibt keine Seite 1 gehört mehr. Sauerei, habe ich heute noch nachgesucht. Ja. Ist nicht aufgefallen, sondern war eine ganz tolle, wie heißt das schön, Gathering-Aktion von der Bild-Zeitung. Haben sie 3 Tage lang auf der ersten Seite direkt drüber berichtet, dass das jetzt anmacht. Ja, ich weiß, war noch. Zu welchen Tag haben sie noch gemacht? Zu jedem Geburtstag oder war das noch? Und dann haben sie ja groß, nach den 3 Tagen, wo sie immer darüber berichtet haben, dass sie es nicht mehr machen, darüber berichtet, dass man sich nicht mehr einig ist, auf welche Seite man jetzt das gehört macht, und deswegen ist es auf Seite 2 und auf 3 und auf 5 und so weiter und so fort. Weltfrauentag haben sie gemacht. Ja, genau, Weltfrauentag war das. Ich fand die Story schon ganz witzig. Ist die Auflage schon gesungen? Geh von aus. Wieso, nur weil Seite 1 Thema ist? Dafür gibt es ja Seite 2, 5, 4 und so weiter gehört. Okay. Sollen wir mal weitermachen bei... Achso, ich schreibe noch eben rein, dass ich was schreibe. Also in Beziehung auf diese NWA-Aktion sollten Sachen einfach sammeln und dann, wenn hoffentlich mehrere da sind, beziehungsweise wieder vorgegebener Termin oben ist, dann müssen wir halt mal gucken, was wir daraus machen. Okay, dann schreibe gerade rein, wir sammeln die Antworten und warten. Wie lange sollen wir warten? Wir haben noch einen Termin vorgegeben. Haben wir? Okay, wie war denn der Termin? Da kann ich es direkt reinschreiben. Kann ich sogar eine schreiben? Ja, meiner Meinung nach steht in den 2.1.9. drin. Gut, 1.9. Ja, dann habe ich ja nur noch GEMA auf dem Tablett. GEMA und Kreismitgliederversammlung. Ich weiß gar nicht, wie weit wir bei der GEMA-Sache beim letzten Mal gekommen sind. Weiß da noch jemand was? Also GEMA haben wir ja beim Stammtisch schon drüber gesprochen, dass wir ja uns irgendwie eine Initiative gemeinsam überlegen wollten, um einfach mal den Gastlieden zu zeigen, dass es auch GEMA-frei gehen würde. Ja, und dann sind wir irgendwie abgeschweift. Also im letzten Borgmumble war ich, glaube ich, nicht bis ganz zum Schluss dabei, aber da hatten wir doch eigentlich irgendwie sinngemäß gesagt, wollen da mitmachen, also wenn da was von, auf die Beine gestellt wird, machen wir da mit, auch mit einer eigenen Idee vielleicht, aber wir wollen letztendlich nicht als einziger Kreis darstellen, der was macht. Digi, wolltest du nicht gerade nicht den einen Besitzer von der Residenz irgendwie ansprechen oder sowas in der Richtung? Hattest du da nicht irgendwie was auf dem Stammtisch gesagt? Ja. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir bei uns reisen mal den Ralf Wiebelt haben und der ist Droger-Vorsitzender und der hat sich in der Presseaufgabe direkt über GEMA ausgelassen. Nur, ich habe das aber auch im Hinterkopf, dass wir uns an eine Aktion anschließen wollen. Ich weiß nicht, noch nicht okay, wie die aussehen soll. Ja gut, da dreht sich natürlich im Kreis. Wir müssen ein Startlohn, die mit dem Stimmvorstand, den Stadtinfostand gemacht haben, war da mal jemand, ein Diskothekenbesitzer, ein Sympathisant, der hatte gesagt, wenn wir mal irgendwas bei ihm machen wollen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, dann sollen wir uns bei ihm melden. Ich versuche mal gerade den Laden zu finden. In Gescher war das, ne? Nee, Stadtnummer nicht auch. Aber die Frage, ich habe die Handynummer sogar gespeichert, ich weiß nicht mal mehr, wie die Nummer war. Aber wir brauchen dafür gar keinen Sympathisanten, weil gegen die GEMA sind sie eh alle. Du musst ja da gerne einbringen, kein Thema, aber wenn ich mich mit dem Siebelt unterhalte, dann muss ich ja schon mal von uns aus irgendein Konzept oder irgendwas vorschlagen, wo er sagt, ist in Ordnung, da kann ich mitmachen oder da kann ich unsere Jungs mit aktivieren oder so. Also irgendwas müssen wir da ja in der Hand haben. Also da hat Sigi recht, da muss ich sagen, wir sollten erstmal wirklich irgendwo ein Konzept haben und sagen, kommt Leute, jetzt haben wir uns das und das ausgedacht, wollt ihr gerne mitmachen, ja oder nein, das ist schon sinnvoll. Dann müssen wir jetzt einfach nur entscheiden, wollen wir warten, bis es irgendwelche Flyer gibt oder wollen wir jetzt schon was machen und einfach schon mal uns überlegen, was man machen könnte. Also ich würde sagen, wir sollten uns überlegen, was wir wirklich machen können und dann parallel abstimmen, was wir dann machen, ne? Und dann können wir natürlich sagen, komm, jetzt wissen wir, jetzt haben wir das Ziel, jetzt können wir dran arbeiten. Ich glaube, dass wir da das durchaus so machen können, dass wir jetzt zusammen überlegen können, was wir machen könnten, weil darauf zu warten, dass da irgendwas passiert, ist doch eher mühselig, glaube ich. Also ich habe aber nichts dagegen, sag ich mal, eine eigene Aktion aus dem Fall Borken heraus zu machen. Nur, man müsste wissen, was. Wir hatten ja schon mal kurz angesprochen, die Masur hat schon mal angesprochen, so GEMA-freie Musik an einem Abend oder so. Wir müssen uns dann nur ein Konzept irgendwie überlegen, mit dem man dann auch an die Wirte herantreten kann. Also ich schlage jetzt einmal was vor. Wir machen einen Abend eben mit GEMA-freie Musik. Wir beraten den Wirt, woher er GEMA-freie Musik bekommt. Ich bin gegen den Vorschlag, der gefallen ist, dass wir die ganzen Musiktitel auch raussuchen. Ist einfach Arbeit und dafür können wir nur verlieren, weil irgendwer mit der Musik am Ende nicht einverstanden ist. Das sollte dann nicht zu unseren Lasten gehen, wenn der Gast sich am Ende über die Art der Musik beschwert. Das muss dann der Wirt schon selber machen. Wir können dem Wirt aber anbieten, dass wir ihn unterstützen. Und wenn er das macht, stelle ich mir vor, dass wir an so einem Abend mit mehreren Piraten da sind, also mindestens 3, eher 5. Schön mit Piratenjacke und dann einem entsprechenden GEMA-Flyer, wo wir diese Aktion dann durchziehen und den Gast auch darüber aufklären und darüber sprechen. Das heißt, wir können dann das machen, was total unbeliebt sonst ist, nämlich richtig Parteiwerbung an so einem Abend. Hört sich sinnvoll an. Ergänzungen, Verbesserungsvorschläge? Also als Einstieg finde ich das schon mal gut. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Fleisch in der Knochen. Okay, ich schreibe das erstmal auf, dann haben wir wenigstens schon mal was. Ich bin dann gleich wieder weg. Ich kann auch nicht mehr so lange. Wir wären ja auch dann bis auf die Kreismitgliederversammlung durch. Und das hängt ja von dem Telefonat ab. Ich schreibe das jetzt auch einfach also nur auf. Axel Reint jetzt gerade auf die erreicht und hat mich gebeten, ich soll jetzt diese Ticketnummer nochmal an den Jörg schicken und an ihn als E-Mail direkt, damit das dann auch sofort rausgeht. Also gleich noch. Ja, ich schicke die Mail jetzt gleich mal los. Nein, ich meine nicht, ob die dann auch tatsächlich das gleich noch bearbeiten. Weil wenn sie es heute nicht mehr bearbeiten, ist ja vorbei. Ja, müssen wir dann drauf gucken und zu sagen, ob das von der Ladungsfrist bei so einer normalen KMV auch eine kürzere Ladungsfrist geht. Aber das können die ja dann entscheiden. Weil offiziell 4 Wochen vor Termin wäre auch letzten Samstag gewesen jetzt. Von daher ist es jetzt egal, ob es jetzt heute geht oder morgen. Ja, dann spiele ich mal wieder den Korinthentacker, diesen Beamter. Wenn es aber tatsächlich offizielle Ladungsfristen gibt, dann werden wir uns ja wohl über dran halten müssen, weil dann kann uns ja jeder, der Bock hat, was mitnehmen. Genau. Das ist kein Korinthenkacken, sondern einfach nur böse Tatsache. Also da würde ich auch nicht drüber hinwegsehen wollen, weil dann müssen wir uns die ganze Arbeit nicht machen, wenn dann jemand das einfach mal eben auch ein halbes Jahr später zerschießen kann. Und genau, das sollte schon alles formal korrekt sein. Also zumindest nach unserem besten Wissen und Gewissen. Wenn jemand kommt und noch irgendwo einen Fehler findet und die haben ihn vorher nicht vorhergesehen, dann ist es eben so. Aber was wir vorhersehen, das sollten wir auch vermeiden. Also Sigi, tut mir leid, damit hast du den Titel des Chef-Korinthen-Kackers noch nicht erworben. Nee, der bin ich noch. Muss ich noch ein bisschen bemühen, wenn du ihn abjagen willst, den Titel. Du weißt doch, er war immer bemüht. Du warst stets bemüht, das reicht aber noch nicht. Queen-Pub war da, weil die ganze Zeit gesucht hat. So wie beim Thema GEMA könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, weil sich das auch gut organisieren lässt, so eine Ravadi-Straße. Von einer Kneipe zur anderen. So eine was? Ich konnte es schlecht verstehen, bitte nochmal von vorne. Die Ravadi-Straße, Ravadi-Straße. Da sind dann viele Kneipen dran und wenn man daraus so eine Ravadi-Straßen-Aktion macht, wo man von Kneipe zu Kneipe sieht, so weit könnte ich mir dann schon eher Ravadi-GEMA-frei. Da kannst du noch ein dickes über die Straße spannen oder was, da kann man sich noch was einbauen. Auch wir können auch fragen, ob die Orange Pearl nicht dazu kommt. Mit genug Vorlauf geht alles. Ja, aber da hast du nicht nur eine Kneipe, da haben die 8, 9, 10, jede Menge. Also die Kneipen Meile da in Bocholt und da mit den Wirten, da müsste man mit ihm reden, aber ich glaube, da könnte man schon was auch rein. Ja, ich sag gerade, ich könnte ja den Matthias fragen, wir könnten einen Infostand uns genehmigen lassen, wofür wir das Boot aufstellen, wo wir dann zentraler Anlaufpunkt als Piraten sind. Wir können parallel kein Team sich durch die Kneipen begeben und wir würden natürlich mega auffallen. Das wäre pressewirksam ohne Ende. Könnte ich mir auch durchaus, also ich habe überlegen die ganze Zeit, könnte ich mir durchaus auch irgendwo so eine, ach, jetzt hört sich gewaltig an, aber so eine Kundgebung gleich ein paar Leute ranholen, vielleicht den Siebelt oder wo man sich so bei drei Leute ranholt, moderiert von uns, mitten auf der Ravadi-Straße mit Orange Earl, irgendwie sowas in der Art. Du könntest ja, also wenn du sagst, da muss noch ein bisschen Fleisch dran, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Fleisch, dieses Gespräch telefonisch schon mal vorab anklopfen, die Idee verkünden. Und einfach um zu wissen, ob wir die, wie schreibt man Ravadi? Ich kenne den Namen nicht, mal bitte ins Bett gucken und im Zweifel korrigieren. Und im Zweifel sagen, hör mal, wenn ihr dabei seid und sagt, wir wollen das grundsätzlich machen und das funktioniert und wir kriegen eine Genehmigung, dann könnten wir das auch richtig dick aufziehen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht so mit einer Band, die auch noch frei spielt wegen GEMA und sagt hier, wir sind kein GEMA-Mitglied, wir machen das einfach so. Da könnten wir ja mit den Musikpiraten, würden wir da vielleicht jemanden für gewinnen. Es muss nur groß genug sein, dann haben wir natürlich auch die Piratenunterstützung. Und das können wir dann machen. Da muss das Wetter natürlich auch gut für sein, ne? Also wie gesagt, ich habe den Laden jetzt wiedergefunden, Ice Queens, das ist in der Dumpfkampfstraße und der würde mit 100% mitmachen, der Kerl. Seite. Ich persönlich muss mich jetzt verabschieden haben noch. Tschüss. Können wir vormerken. Ja, dann merkt ihr da halt, du hast mal im Kopf dafür und dann können wir den ja ansprechen. Ja, gut. Aber die Ravadi-Straße wäre natürlich jetzt mal eine größere Nummer dann. Ja, vor allen Dingen die Ravadi-Straße, da ist auch richtig was los. Aber ich bin gerade überlegen, wenn man wirklich irgendwo so einen zentralen Punkt hat, wo man sich zwei, drei Leute ranholt, die was gegen diese, also entweder Siebelt oder vielleicht auch den Piraten, jemand, so drei Leute, die dann in Stellung nehmen, über Lautsprecher und so weiter, zu dieser ganzen GEMA-Problematik und das mitten auf der Ravadi-Straße, anschließend durch die Kneipen ziehen, mit ein paar Flyer, da dringend. Ja, würde das denn schon mal reichen, um den Herrn Siebelt oder Seibelt mal zu fragen, ob da eine Möglichkeit besteht, dass man sich mal zusammensetzt? Also ich will den gerne anrufen, ja, wir hatten da so eine sowas Laden und so weiter, so eine Art öffentliche Podiumsdiskussion, wo zwei, drei Leute was sagen, pressemäßig das ganze Leiten und so weiter, klackern. Ja. Ja, da dreht sich sonst, wir drehen uns sonst im Kreis, ne? Wir können mit einem Gastronomen nichts planen, weil wir das nicht geklärt haben und mit dem können wir nicht sprechen, weil wir nicht wissen, ob Gastronomen mitmachen. Und deswegen irgendwas muss ja mal zuerst da sein. Also ich denke, was wir auf jeden Fall machen können, ist, wir können mit Gastronomen sprechen, ob die bei so einer Aktion mitmachen würden, die wir entsprechend auch mit dem Landesverband vorbereiten, damit man einfach schon mal so ein Meinungsbild sozusagen hat. Und das muss ja nicht jetzt sofort sein, sondern das kann ja dann auch so solide entsprechend Schritt für Schritt vorbereitet werden. Was hat es denn davon, wenn wir einfach mal mit drei Leuten, wer auch immer da Bock hat, mal auch jetzt irgendwann auf den Abend durch die Ravadi-Straße gehen und einfach mal von Kneipe zu Kneipe gehen und mit den Wirten sprechen, ob sie sich an so einer Aktion beteiligen? Bin ich dabei. Weil dann wird die Sache auch einfach besser. Wenn man mal da mit den Wirten gesprochen hat, kann man auch anschließend mit den Siebel sprechen und sagen, pass mal auf, von der Ravadi-Straße machen wir schon bei 7, 6, 7, 8, 8 AGs mit. Wir brauchen noch prominente Leute am Mikro, die dazu stimmen, dann wird der Fall schon benötigt. Da war also zumindest bei mir, hat eine Menge gefehlt von dem, was du gesagt hast. Versuch's nochmal bitte. Ich habe gesagt, wenn wir dann durch die Kneipen ziehen und mit den Wirten sprechen und dann 6, 7 Leute, Wirte, die mitmachen, haben, kann man sicherlich auch noch besser mit dem Siebel sprechen und sagen, was auch von der Ravadi machen da schon ein paar Leute mit. Wir brauchen noch einen prominenten Sprecher am Mikro und so weiter. Dann ist der ja in Position fast genötigt. Gut, wärst du denn dabei, so eine Kneipentour zu machen? Auf jeden Fall. Gut, dann lass uns doch jetzt einfach einen Termin aussuchen. Irgendwann im September. Schlag du mal einen Termin vor, wann du wieder zurück bist von deiner Erholung. Nach dem 9.9. ist es egal. Wann ist denn da was los? Ein Freitagabend oder? Am meist los ist natürlich am Freitagabend, weil ich mich mit den Wirten unterhalten will, ordentlich Donnerstag. Stimmt, hast recht. Also das wäre dann der 13. September. Von mir aus. Gut, da kann ich nicht. Wie wäre es denn mit dem 12.? Mir ist das egal. Gut, dann nehmen wir den 12. Fangen wir um 19 Uhr an. Schreib mal rein, Kneipentour mit Sigi. Kannst du bis dahin schon mal irgendwie ein, zwei Flyer besorgen, damit du was mitnehmen können in der Hand hast. Was kann ich? Ein, zwei was besorgen? Flyer. Da gibt doch da schon irgendwelche. Nein, gibt es. Dann, also bis jetzt gibt es die noch nicht. Die waren gerade in Planung. Du musst den Krähennest-Podcast hören, dann weißt du das. Ha, erwischt. Also, ich glaube, dass der Daniel, der ist da ganz engagiert und wenn es da irgendwas Neues gibt, dann wird er mich, so gehe ich zumindest davon aus, sofort kontaktieren, weil er da ganz geil drauf ist, diese GEMA-Sache durchzuziehen. Da müssen wir vorher aber noch ein bisschen fit machen in der GEMA, denke ich mal, ne? Ja, ich brauche einen wirklichen GEMA-Fachmann, der mir in allen Details alles erklärt, richtig tief. Das mache ich wieder als Podcast. Das ist für mich das Einfachste, das zu lernen. Das kann man sich dann, kann man dann ja gleich wieder veröffentlichen. Haben wir da nicht einen Spezi, den wir mitnehmen können? Also, Daniel gilt zumindest als der Spezi. Den könnten wir ja fragen. Hier, ich mitmachen. Bernd, bist du GEMA-Spezi? Nein, ich mitmache bei deinem Podcast, damit ich werde zu GEMA-Spezi für Bochum. Ah, dann mach du doch den Podcast. Nee, du hast gesagt, du setzt den an, ich komme dann dazu. So, okay. Und jetzt will ich euch nicht weiter stören. Gut. Weil, Bernd, bevor du, sag mir trotzdem mal eben, gibt es außer Daniel sonst noch einen GEMA-Spezi? Also wenn, dann bräuchte ich meinen Podcast, wo wirklich alle Details drinstehen. Habt ihr das gleiche in Bochum vor, was wir auch gerade besprechen? Kneipen ansprechen, GEMA-Feiertag und so? Ah, schön, okay. Weißt du irgendwas Neueres als, dann erzähl mal. Nein. Ist geheim. Unser AK Kommunal trifft sich erst am Donnerstag und da werden wir es besprechen. Gut, okay. Dann lassen wir es jetzt einfach so stehen. Ich hau den Daniel einfach mal an, ob es irgendwas Neues gibt. Und den frage ich, ob wir mit ihm einen Podcast machen zu allen. Er sagt ja immer, er will die Leute damit nicht langweilen, aber eigentlich interessiert mich das genau brennend. Ich will die Quadratmeterzahl wissen, ich will die Schlüssel verstehen, ich will argumentieren können, das kann ich derzeit nicht. Also wenn du da irgendwas hast, lass es rückenkommen. Ne? Weil wenn ich dann da rumrenne, dann möchte ich auch ein ziemlich fit in dem Thema sein. Ja, das schaffen wir dann schon. Ich kümmere mich drum. Ich schreib's mal ins Pad. Tobi kümmert sich um eine GEMA-Schule. Gut, aber den Termin, den lassen wir schon stehen. Ne? Kneipentour am 12.09.19. Ja, dann haben wir's. So wie sagt man so schön, ich danke euch, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und werde hiermit die Aufnahme beenden. Ich habe noch einen Punkt ins Pad geschrieben, das ging ja auch letztens über die Mailingliste. Thema Finanzanträge, jetzt solange wir noch nicht einen eigenen Kreisverband oder einen Büropirat haben. Und da habe ich gerade in der Satzung nachgeguckt, auch wegen den Fristen. Und da habe ich was gefunden, wo das sehr klar dargestellt ist. Das habe ich mit ins Pad als Top 5 noch mit reingefügt. Du flutest ja unser Pad quasi heute mit so viel Information. Ist das jetzt zu spekulativ, wenn ich frage, wenn wir jetzt feststellen, dass der 9.9. nicht gehalten ist, was wir dann machen? Dann müssen wir wieder ein neues Doodle machen, um einen Termin zu finden, wenn wir das dann irgendwann Ende September oder Anfang Oktober machen. Okay. Ich will da gar nicht groß drüber nachdenken. Und ich nehme mir vor, mich auch nur ein ganz klein bisschen zu ärgern. Also in der Landessatzung steht 28 Tage drin, die werden jetzt schon verloren sozusagen. Und die Frage ist allerdings, ob die Landessatzung, wo es ja um die Ladung zu Landesparteitagen geht, ob die auch 1:1 auf Kreisverbände anzusiedeln ist. Weil da wir ja eine Satzung eigentlich erst am 9.9. verabschieden, können wir da ja 21 Tage reinschreiben. Wenn keine Satzung vorhanden ist, gilt die übergeordnet. Damit wäre das Kind dann also jetzt schon in den Brunnen gefallen. Ist das so? Schweigen? Was soll ich dazu sagen? Ich sehe dazu. Du auch, Harald? Ich habe die Tage nicht gezählt. Ich bin bei 27. Also wenn mein Autokalender nicht lügt, stimmt das. Ja. Ja, ich schicke jetzt die Mail an diesen Jörg und frage ihn da konkret, welche Ladungsfrist es für Kreismitgliederversammlungen gibt. Und wenn das jetzt nicht mehr ausreicht, soll er mir halt zurückmailen. Wir haben es ja jetzt sowieso nicht erinnern können. Entweder kriegen wir dann noch irgendwie das geregelt oder wir müssen halt einen neuen Termin suchen. Ja, haben ja Zeit. Habt ihr die Ironie in meiner Stimme gehört? Ja. So, ich beende dann mal die Aufzeichnung. Ich danke euch. Tschüss.